Die Dutzende Kilometer lange Eisenbahnstrecke zwischen dem Bahnhof der Jugend Kormusan und dem Bahnhof Musan, die durch Sturzregen schwer beschädigt worden war, wurde wiederhergestellt. Die Mitarbeiter und Arbeiter des Eisenbahnministeriums und der dem Ministerium unterstellten Einheiten beendeten nur in 15 Tagen die Restauration der Eisenbahnstrecke, die an 40 Stellen beschädigt worden war. Am 17. September kam der erste Zug im Bahnhof Musan an. Durch den energischen Einsatz der Bewohner des Kreises Musan vom Bezirk Nordhamgyong und der Eisenbahnarbeiter wurden in mehr als 10 Tagen ca. 140 Kilometer lange Straßen und Dutzende Kilometer lange Eisenbahnstrecke restauriert. Auch bei der Arbeit für die Versorgung der Bewohner mit Trinkwasser und dem Wiederaufbau des Strom- und des Kommunikationsnetzes wurden tagtägliche Erfolge erzielt.